she's an ogre, the Liza. Sie ist doch elektronisch verstärkt. Warum ist diese Orgel so leise? Sie ist doch elektronisch verstärkt. Vielleicht fehlt dir ja die Power. Das kann ich von mir auch bald behaupten.